Erster Josua rief alle Stämme nach Sichem. Er rief die Chefs. Zweiter Josua sagte, Gott spricht zu euch. Eure Väter dienten anderen Göttern. Dritter, ich holte Abraham weg. Ich gab ihm viele Kinder und Isaak. Vierter, Isaak bekam Jakob und Esau. Jakob ging nach Ägypten. Fünfter, ich schickte Mose und Aaron. Ich tat Wunder in Ägypten. Sechster, eure Väter kamen zum Meer. Die Ägypter kamen mit Wagen. Siebter, sie riefen zu Gott. Gott machte es dunkel. Die Ägypter starben. Achter, ihr kam zum Land der Amoriter. Ich gab euch ihr Land. Neunter, König Balak wollte kämpfen. Er rief Bileam für einen Fluch. Zehnter, ich hörte nicht auf Bileam. Er segnete euch. Ich rettete euch. Elfter, ihr gingt über den Jordan. Viele Völker kämpften gegen euch. Zwölfter, ich schickte Angst. Die Könige liefen weg. Ihr brauchtet kein Schwert. Dreizehnter, ich gab euch Land und Städte. Ihr esst Früchte ohne Pflanzen. Vierzehnter, habt Respekt vor Gott. Dient ihm treu. Werft andere Götter weg. Fünfzehnter, wählt heute, wem wollt ihr dienen? Meine Familie dient Gott. Sechzehnter, das Volk antwortete, wir verlassen Gott nicht. Wir dienen nur ihm. Siebzehnter, Gott holte uns aus Ägypten. Er tat Wunder. Er beschützte uns. Achtzehnter, Gott vertrieb alle Völker. Wir dienen Gott. Er ist unser Gott. Neunzehnter, Josua sagte, Gott ist heilig. Er straft böse Taten. Zwanzigster, wenn ihr Gott verlasst, wird er euch strafen. Er vernichtet euch. Einundzwanzigster, das Volk sagte zu Josua, nein. Wir wollen Gott dienen. 22. Josua sagte, ihr seid Zeugen. Ihr habt Gott gewählt. 23. Werft jetzt die fremden Götter weg. Liebt Gott von ganzem Herzen. 24. Das Volk sagte, wir dienen Gott. Wir hören auf seine Stimme. 25. Josua machte einen Vertrag. Er gab dem Volk Regeln in Sichem. 26. Josua schrieb alles auf. Er stellte einen Stein unter einen Baum. 27. Josua sagte, dieser Stein ist ein Zeuge. Er hörte Gottes Worte. 28. Josua schickte alle Leute nach Hause. Jeder ging in sein Land. 29. Danach starb Josua. Er war 110 Jahre alt. 30. Mann begrub ihn in Timnath-Serach. Das liegt im Gebirge Ephraim. 31. Israel diente Gott. Die Anführer kannten Gottes Taten. 32. Die Knochen von Josef wurden begraben. Das Grab ist in Sichem. 33. Auch Eliasa starb. Man begrub ihn in Gibeah.